Erster von David. Ich rufe zu dir, Herr. Du bist mein starker Schutz, sei nicht still zu mir. Wenn du schweigst, werde ich wie die Toten sein. Zweiter, höre mein lautes Bitten, wenn ich zu dir rufe. Ich hebe meine Hände zu deinem heiligen Ort. Dritter, nimm mich nicht weg mit den bösen Menschen. Sie reden freundlich mit ihren Nachbarn. Aber sie denken Böses in ihrem Herzen. Vierter, gib ihnen, was sie verdienen für ihre Taten. Gib ihnen, was ihre Hände getan haben. Zahle es ihnen heim, was sie anderen angetan haben. Fünfter, sie achten nicht auf Gottes Taten und seine Werke. Gott wird sie zerstören und nicht wieder aufbauen. Sechster, gelobt sei der Herr, denn er hat mein lautes Bitten gehört. Siebter, der Herr ist mein Schutz und er bewahrt mich. Ich vertraute ihm und er half mir. Darum freut sich mein Herz. Ich will ihm mit meinem Lied danken. Achter, der Herr schützt sein Volk. Er ist eine starke Hilfe für seinen Auserwählten. Neunter, hilf deinem Volk und segne die Menschen, die dir gehören. Führe sie und trage sie für immer.